Halle Tür steht stramm. Ein neuer König ist im Haus. Ich bin sowas wie Michael Jackson. Sowas wie der King of Pop. Aber was hast du nicht gecheckt? Ich bin der neue King of Rap. Salutier steht stramm. Ich bin sowas wie ein Kanzler in eurem Staat. Ich mach keine leeren Versprechen, denn ich bin die wahre Person. Kannst du das nicht checken? Hörst du das nicht in meinen Texten? Salutier steht stramm. Ich bin sowas wie ein Kanzler in eurem Staat. Ich mach keine leeren Versprechen, denn ich bin der King, der die Wahrheit spricht. Meine Worte lassen dich nicht im Stich. Ich bin der King. Ich bin der King, der die Wahrheit spricht. Meine Worte lassen dich nicht im Stich. Salutier steht stramm. Ein neuer König ist hier. Ich bin nicht wie die Kirche, ich bin die Wahrheit. Die kleine Kinder schänden, das wird dann vergessen. Ich bin die Wahrheit. Also was wollt ihr von mir? Wollt ihr mich stressen? Doch die Wahrheit kommt immer ans Tageslicht. Ja, ich bin der King. Salutier steht stramm. Ein neuer König ist hier. Ich bin nicht wie die Kirche, ich bin die Wahrheit. Die kleine Kinder schänden, das wird dann vergessen. Ich bin die Wahrheit. Lassen dich nicht im Stich.